Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe des Rollenspiel-Podcasts System Matters. Mit mir dabei ist noch der Daniel. Hallo. Und ich bin der Patrick. Und ja, jetzt haben wir schon auf 2 Wochen untergestellt und dann verpassen wir unseren Rhythmus noch ein bisschen. Wir hinken jetzt ein wenig mit dieser Ausgabe hinterher, aber ich hoffe, ihr seht uns das nach. Wir sind außerdem noch im Rahmen. Wir haben ja gesagt, 2-mal im Monat und es ist die 2. Folge im Januar, darum es passt noch in etwa. Ja, aber ich glaube, der Freitag hatte sich ja doch schon ein wenig eingebürgert. Ja, aber es ist wirklich sehr tragisch. Also wir hatten jetzt mit Krankheit zu kämpfen und der Matthias ist ja nicht da und er ist immer noch krank. Und ich bin im Prüfungsstress und beim Patrick war, glaube ich, Arbeit und Krankheit auch noch ein Faktor, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ja, erst die Arbeit, dann die Krankheit, genau. Ja, okay, dann so rum. Also es ist ganz scheußlich. Ja, wir hoffen allerdings, dass das im Februar nicht nochmal passieren wird. Genau, da halten wir dann unseren alle 2 Freitags-Rhythmus sozusagen wieder ein. Was ist denn bei dir angefallen in den letzten 2 Wochen, 2,5 dann, Daniel? Ja, eigentlich ziemlich viel, also mehr als was ich hier alles erzählen könnte. Darum konzentriere ich mich nur auf einen Aspekt. Und zwar habe ich mir eine Filmcollection von Akira Kurosawa gekauft. Und zwar gab es sie ziemlich günstig in einem großen Elektronikfachhandel. Und es sind insgesamt 5 Samurai-Filme dabei, unter anderem die 7 Samurai. Die Western-Fans bestimmt kennen als die glorreichen 7, denn die ganze Geschichte wurde in den 50ern in Japan gezeigt und dann wurde die, glaube ich, in den 70er Jahren eben dann für das Western-Genre übernommen und es sind zum Teil wirklich sogar die gleichen Kameraeinstellungen und so weiter. Vielleicht der noch bekanntere Film ist Yojimbo, der Leibwächter. Der wurde dann mit Clint Eastwood nochmal gedreht mit einer Handvoll Dollar, eben dann auch im Western-Genre. Und es geht dann darum, dass der Leibwächter sich in einem kleinen Dorf 2 verfeindeten Familien eben verkauft und die beiden Familien gegeneinander ausspielt. Das Ganze wurde, glaube ich, nochmal gedreht mit Bruce Willis. Last Man Standing müsste das sein. Ich bin aber nicht ganz sicher. Also Akira Kurosawa ist schon wirklich sehr nett. Der hat auch noch diesen tollen Film Rashomon gemacht, das Lustwäldchen. Das sind ja japanische Filme ursprünglich. Genau, das ist alles japanisch aus den 50er Jahren, 50er, 60er Jahre. Alles natürlich schwarz-weiß, aber dennoch ganz, ganz großartiges Kino. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und dieses Rashomon, das ist eine Geschichte, da geht es um eine Vergewaltigung in einem Wald. Und das Interessante an diesem Film ist die Erzählstruktur. Denn der Film wird dann aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Einmal aus der Sicht der vergewaltigten Frau, einmal aus Sicht eines Beobachters, einmal aus Sicht des Toten, der während dieser Vergewaltigung stirbt, also der Ehemann. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Und das Ganze basiert auch auf 2 Kurzgeschichten von Atugawa Ryunosuke. Und diesen Erzählband habe ich mir heute auch bestellt. Das ist Rashomon und andere Erzählungen. Also ich bin schon ganz gespannt, wenn er kommt und werde vielleicht nochmal was darüber berichten. Was mich dann auch noch in Richtung Rollenspiel bringt, ist, wir haben noch nie irgendein Rollenspiel im Bereich Asia gespielt. Also noch nichts in Richtung Samurai, Ninja oder sowas. Und ich habe mir dann natürlich... Es gibt ja von John Wick was zu entsprechendes zum Thema. Und zwar Legend of the 5 Rings. Und das haben wir noch nicht gespielt, aber ich habe es mir mal ein bisschen angeschaut. Das sieht ganz gut aus. Also für eine Mini-Kampagne könnte ich mich da durchaus erwärmen. Wir haben noch so viel, was noch nicht getestet worden ist. Also da muss ich zugeben, stimmt, dass der asiatische Raum da nicht so hoch auf meiner Liste steht. Ah, okay. Ja, ich ahne auch schon, dass ein weiterer Mitspieler in unserer Runde nicht allzu begeistert davon sein dürfte. Aber ich finde das eigentlich ziemlich spannend. Also, das ist... Mich hat auch dieses Total War, was da spielte, nie so... Ja, Shogun, ja, das war auch toll. Boah, das war echt klasse. Und was da noch kommt von John Wick ist Blood and Honor. Das ist auch so ein Samurai-Spiel, was so ein bisschen auf diesem Houses of the Blooded fußt, was er... ja, vor einiger Zeit rausgebracht hat. Ja, soweit von mir. Also das war die Akira Kurosawa Collection. Also ziemlich günstig. 5 Filme für 11 Euro. Also nicht schlecht. Patrick, was gibt's bei dir Neues? Ich habe in der letzten Zeit mir Star Trek Online mal angeguckt. Da lief ja jetzt die Open Beta Phase und ich bin an einen dieser Keys drangekommen, weil eine Ja. Plattform in Deutschland hat die ziemlich breit gestreut. Und hatte mir eigentlich schon was Schönes davon versprochen, muss aber sagen, dass ich so nach den ersten Tests doch etwas enttäuscht davon bin. Kommt das Star Trek-Feeling da auf oder nicht? Ja, eben das weniger. Also in den Berichten hieß es immer, die Missionen wären eben so kleine Mini-Episoden, wie man sie kennt, und 40 Minuten, gut, und wenn sie nur 20, das wäre alles egal, wo eben auch eine Story hinterhängt. Aha. Und ich muss sagen, da, vielleicht habe ich es nicht lang genug gespielt, obwohl ich fast den Lieutenant-Rang beendet hatte. Also das ist der Grund, warum wir keine neue Folge in der letzten Woche hatten. Nee, nicht wirklich. Das Problem ist, es wird auch wirklich langweilig, wenn du es eine längere Zeit hintereinander spielst. Es läuft eigentlich immer darauf hinaus, dass du in erster Linie Raumschlachten hast. Die machen auch Spaß, also so ist es nicht. Du hast dein Raumschiff, du musst dann die Energie auf die Schilde verteilen, hast dann mit deinen Offizieren, oder je nachdem, was für Waffen du dann später ersetzt, auch verschiedene Fähigkeiten, die du dann möglichst getimed einsetzen solltest. Und so, also es ist, die Schlachten machen schon Spaß, aber so dieses Star Trek-Element und irgendwie ein bisschen mehr auf Story fehlte mir dann doch. Gibt es da nicht irgendwie diese Erkundungsmission? Also, ne, das ist ja Star Trek dann eben, fremde Welten erforschen und Zivilisationen und mehr Interaktion mit anderen, Ja, du hast Rassen das und schon. Und du Völkern. hast auch in jedem Planetensystem hast du irgendwelche Anomalien, die du scannen musst, und dann kriegst du irgendwelche Dinge dafür. Und diese Dinge, also irgendwelche Fragmente von einer unbekannten Legierung oder sowas, die kannst du dann auch eintauschen gegen wiederum verbesserte Waffen, verbesserte Schilder, irgendwie sowas. Das gibt's in gewisser Form schon, aber es läuft eben doch meistens darauf, dass du entweder oben im Weltraum oder auf dem Boden beziehungsweise auf anderen Schiffen kämpfst. Was beides nicht schlecht gemacht ist, aber so die Langzeitmotivation fehlte mir dann doch. Vielleicht auch einfach, weil es mir zu lange gedauert hat, bis ich dann mal den ersten Rang geschafft habe und du dann auch ein neues Schiff bekommst und solche Sachen. Also die Erfahrungskurve war mir noch ein bisschen zu hoch, um einen immer weiter motiviert voranzuziehen. Ah, okay. Na gut. Wie lange läuft die Beta noch? Also könnten. Die lief am 26. aus und Ah, am okay. 2. erscheint's hier in Deutschland, also am Dienstag ist es Am dann. 2. Februar schon. Am 2. Februar ist dann die offizielle Version da. Also man hat in der Beta-Phase auch gesehen, also ich habe es dann einige Tage eben wegen Arbeit dann doch nicht spielen können. Und da wurde dann schon ein großer Patch nachgeladen. Also man hat gesehen, dass sich in der Zeit auch einiges verändert hatte. Die hatten auch teilweise riesige Probleme mit dem Server. Da gibt es ja nur einen, anders als bei World of Warcraft, wo es dann für verschiedene Länder auch noch verschiedene gibt und solche Sachen. Gibt es da nur den einen Server, und aber da, man sieht schon, die haben da auch wirklich noch in der Beta-Phase viel geändert und dran gearbeitet, sodass ich glaube, dass viele von den Fehlern, die mich am Anfang tierisch genervt haben, bei dem Release nicht mehr dabei sein werden und es so schon klappt. Aber man muss es eben ausprobieren. Und ich will es jetzt auch nicht gleich verdammen. Vielleicht habe ich es auch einfach zu wenig gespielt, um dann wirklich das Aha-Erlebnis zu kriegen oder aus Versehen oder irgendwie immer auf die falschen Missionen gesetzt, wie auch immer. Aber dieses Erkundungsfeeling und eine schöne Story, habe ich leider vermisst. Okay, abschließende Frage, bevor wir uns dann dem eigentlichen Thema widmen, das sich dann wieder mit Rollenspiel beschäftigt. Kaufst du es dir oder nicht? Ich denke erstmal nicht. Alles Also klar. dazu kommt, es macht auch nur Spaß mit Freunden, dann geht's aber. Also ich habe das mit meinem Bruder und einem Freund zusammen kurzweilig gespielt, und dann ist natürlich schon schön, wenn du da mit drei Flotten, mit drei Schiffen dann die Missionen angehst. Aber für das gemeinsame Spiel online habe ich ja noch ein anderes MMORPG. Ja, richtig. Gut, schauen wir uns das eigentliche Thema heute an. Und zwar haben wir in unserem letzten Rollenspielabend was Neues ausprobiert, nämlich Dungeon Slayers von Christian Kennig. Das Spiel ist ein, ja, Man könnte es in diese Richtung Oldschool einordnen, diese Oldschool-Bewegung, die ja seit einiger Zeit im Internet durchaus bekannt ist und auch in Foren diskutiert wird. Das Ganze ist allerdings kein, ja, es nennt sich altmodisches Rollenspiel. So altmodisch ist es allerdings gar nicht, denn das System, was dahinter steckt, ist relativ clever. Und ich kann schon jetzt sagen, es hat mir ziemlich gut gefallen. Ja, vielleicht sollten wir uns jetzt auch nicht an den Worten Oldschool und wie modern ist es dann doch vom Regelwerk jetzt festbeißen. Also ich kann zum Beispiel noch nicht so viel damit anfangen, aber wir werden ja in unserer Runde, hast du ja auch schon mal angekündigt, nochmal die ganz klassischen Regelwerke rausholen und ich glaube, vielleicht wird mir dann auch der Unterschied etwas deutlicher. Ja, also wir wollen uns jetzt nicht darüber streiten, was Oldschool ist und so weiter und was Oldschool ausmacht. Ich arbeite mich da selbst gerade erst noch in diese Materie ein. Das ist also eine ganz interessante Geschichte. Wer da allerdings gerne mehr zu erfahren möchte und wer sich dafür interessiert, da findet der geneigte Leser auf einigen Seiten des Buches Eibon, habe ich unten verlinkt, das ist das Blog vom Amel, einige wirklich gute Hinweise, Links und auch ja, Material zum Thema Oldschool. Also, das ist wirklich schon sehr schön. Und die Einordnung von Dungeon Slayers. Genau, da gibt's auch eine schöne Rezension dazu. Also, er hat's nämlich auch getestet und es kam auch ziemlich, ja, es kam ganz gut bei ihm an. Dann noch, bevor wir uns dann jetzt mit dem eigentlichen System beschäftigen, es gibt auf Greifenklaus Blog gibt es ein Interview mit dem Dungeon Slayer selbst höchstpersönlich. Und er beschreibt dann, wie das System zustande kam und was er damit spielt. Und auch das ist wirklich lesenswert, habe ich auch unten verlinkt. Also schaut mal rein, lohnt sich. Ist sogar ein bisschen älter schon. Also ich bin erst jetzt über Dungeon Slayers gestolpert. Das hat mich vorher, also ist mir vorher nicht untergekommen. Und ja, ich bin wirklich froh, dass ich es entdeckt habe, denn es war eine ziemlich gute Spielrunde, oder, Patrick? Ja, aber ich wollte noch was anderes. Bevor wir jetzt ins Regelsystem einsteigen, nochmal der Hinweis, es ist kostenlos. Ah ja, stimmt. Das ist das Wichtigste. Es ist Ja, also umsonst. es ist umsonst, auch was den Umfang angeht von dem, was man da bekommt. Also das Grundregelwerk hat 18 Seiten. Es gibt inzwischen vier Erweiterungsbände immer von 3, 4 Seiten etwas kleiner und kleinere Dungeon to go. Ich glaube, es sind 18, nee, 12 Dungeons, die man da sich einfach runterladen kann und auf einer DIN A4-Seite gleich ein Dungeon erklärt, vorgestellt bekommt. Und das alles kostenlos unter Creative Commons Lizenz. Also Respekt auch für den Autor oder die Community. Ich weiß nicht, wer da jetzt alles wie stark drin involviert ist. Also für die Leute, die es gemacht haben, da so viel Zeit und Engagement reinzustecken. Ohne dass hier irgendwo selbst ein Button auftaucht nach dem Motto spendet und unterstützt uns. Also höchster Respekt dafür. Ja, wo wir schon gerade dann bei diesem Thema sind, es soll demnächst also auch eine gedruckte Version von Dungeon Slayers geben. Und das klingt eigentlich ganz interessant. Also ich würde mir natürlich wünschen, wenn es in so einer Box rauskommen würde, aber naja gut, ich glaube nicht, das ist ziemlich teuer, so eine Box zu produzieren und sowas. Aber es wäre zumindest ganz lustig, mit ein paar Bleistiften drin, ein paar Würfeln. Also Das sind ja die alten das wäre schön. DSA-Zeiten. Ja, genau, ich finde das super. Also, ich traure der Box als Verpackung echt hinterher. Also, ich habe das immer sehr gerne gehabt. Ja, am Ende nehmen sie nur noch den Platz auf dem Regal weg. Ist egal, ich habe die trotzdem gerne gehabt. Da lagern alle alten Charakterbücher und Kampagnennotizen. Naja, gut, mal sehen, was da noch kommt. Ja, ansonsten angekündigt sind auch noch weitere Dinge. Also die Bluthöhlen soll so ein großer Mega-Dungeon werden, der in der Mache noch ist. Und da gibt's noch ein Kampagnen-Set. Auch die englische Dungeon Slayer Community ist ziemlich aktiv. Also ich habe auch da einige Links unten eingefügt. Da gibt's schon teilweise Quellenbände, die noch nicht auf Deutsch vorhanden sind. Gut. Jetzt nochmal, Patrick. Es war doch ein gelungener Spielabend, oder? Ja, Also definitiv. Gut, Wir konnten, bin ich zufrieden. ja, das hat unser Spielleiter gut gemacht. Danke, danke. Nein, also es war ja so, dass Matthias krankheitsbedingt ausgefallen ist und von daher hatten wir dann ja überlegt, dieses System zu testen und ich bin auch dann klar mit der Erwartung reingegangen, es ist ein Dungeon. Also Dungeon Slayer sagt ja schon was darüber aus, worum es geht, nämlich in so einem Hack and Slay Charakter, wie man es von Diablo kennt, da durch so einen Dungeon zu laufen. Und da hat es einfach viel Spaß gemacht, weil es auch sehr schnell ging und das System, auch die Charaktere sehr schnell erstellt waren und man das System dann auch schnell verstanden hat. Also dafür war es echt perfekt. Ja, ich finde die Analogie zu Diablo, also dem alten Computerrollenspiel von Blizzard Entertainment, wirklich ziemlich gut. Also das passt ganz gut. Ich habe also unten auch noch ein paar Links zu Diablo. Also wer das Spiel nicht kennt, mittlerweile dürfte der dritte Teil in der Mache sein. Ja, der dritte Teil ist das. Auch das Spiel war, also ich habe es damals sehr gerne gespielt und ja, wer Langeweile hat, kann das ich denke immer noch irgendwo kaufen als Budgetspiel. Also, das ist schon ganz witzig Ich weiß nicht, wie gewesen. der zweite Teil war, aber ist der erste Oh, nicht doch, noch der ein, zweite Teil war auch ganz ist der lustig. Das erste Add-on nicht war noch ein toll. DOS-Geschichte? Na gut, aber wir schweifen jetzt auch ab. Genau, kommen wir zu dem eigentlichen System. Schauen wir uns jetzt Dungeon Slayers mal etwas genauer an. Also, ganz allgemein, ich denke, es ist durchaus im Fantasy-Genre angesiedelt, aber man kann das eigentlich in jedes Genre überführen. Man kann Science Fiction damit spielen, man kann eine moderne Kampagne damit Na gut, spielen. aber darüber müssen wir gleich nochmal reden. Ich denke schon, aber schauen wir uns jetzt mal die einzelnen Dinge da genauer an. Also, ganz grob gesagt, gibt es drei Attribute in dem System: Körper, Agilität und Geist. Und darunter fallen dann weiter sechs Eigenschaften. Unter Körper ist das Stärke und Härte. Unter Agilität sammelt sich Bewegung und Geschick an und unter Geist Verstand und Aura. Das ist der Hauptteil, das nimmt auch den größten Platz auf dem Charakterbogen fast ein. Und das ist das Wichtigste in dem System, denn daraus ergibt sich der ganze Rest. Ja, also das bietet den Grundstock auch für Talentproben, wenn man so will. Weil Genau. sich alles Mögliche, zum Beispiel Schlagen oder Angreifen in dem Sinne, ergibt sich eben aus Körper plus der Stärke, die man hat. Und daraus ergeben sich eben alle relevanten Werte, die man für das Spiel braucht. Genau. Gewürfelt wird dabei mit einem W20 und man muss drunter würfeln. Also wenn man den Fertigkeitswert 12 hat, muss man von 1 bis 12 würfeln und dann ist die Probe gelungen. Wie das dann genauer aussieht in dem Kampf, schauen wir uns nachher an. Gucken wir uns erst aber an, wie man so einen Charakter erschafft. Was ziemlich schnell ging. Also das Drucken, würde ich sagen, dauerte schon fast länger als die Charaktererschaffung Du hast ja auch so dabei. einen komischen Drucker. Ja, entschuldige bitte. Aber nein, es geht wirklich fix, wenn man es erst einmal, wenn man es das erste Mal gemacht hat. Ich hatte mitten im Abenteuer schon angefangen, meinen nächsten zu basteln, weil ich dachte, mein Magier überlebt das nicht oder mein Zauberer. Das war Und aber auch ziemlich knapp bei das dir. war Also du ziemlich knapp. warst. Ich hatte auch keine großen körperlichen Werte. Und dann, aber gut, kommen wir gleich zu im Kampf. Also die erste Frage, die man sich stellen muss, ist, was für eine Rasse spielt man? Ist eben im Fantasy-Sektor angesiedelt und bietet in der Grundversion drei Rassen, den Elf, den Menschen und den Zwerg, die jeweils Rassenfähigkeiten dazugeben und Genau. auch die Werte verändern. Der Zwerg ist natürlich ein bisschen stärker, härter oder geschickter als die anderen. Das sind im Grunde dann die klassischen Rassen, die man wählen kann. Und dann kommen die Klassen, die man wählen kann. Und da gibt es ebenfalls drei: den Krieger, den Speer und den Zauberwirker. Wobei sich der Zauberwirker dann nochmal unterteilt in den Heiler, den Schwarzmagier und den Zauberer. Ja, das So. ist eben dann verschiedenes Zauberarsenal und sowas. Und jede Klasse hat dann nochmal einen eigenen Bonus auf eine der sechs Eigenschaften. So kann man dann seine Klasse dann noch ein bisschen individualisieren. Also, das ist schon ganz nett gemacht. So. Wobei die größere Individualisierung passiert natürlich dann, wie man es kennt, bei Stufenaufstiegen, wo man dann diese Eigenschaften hochsetzen kann oder sich Talente dazu kaufen kann. Der Ja, Mensch genau. kann das, glaube ich, sofort sich ein Talent aussuchen, wenn er eins findet, was ab Stufe 1 auch interessant ist. Alle anderen müssen bis zur zweiten Stufe warten, dann kriegt man jede Stufe einen Talentpunkt und kann sich dann eben so Dinge kaufen wie Feuermagier 1, dann kriegt man plus 1 auf alle Feuerzauber zum Beispiel. Und so kommt dann also mit dem Stufenaufstieg dann schließlich auch irgendwann so seinen völlig individuellen Charakter herauskristallisieren lassen. Genau. Fertigkeiten gibt es, wie schon gesagt, nicht in dem System. Fertigkeiten setzen sich zusammen aus den Proben, der Attribute und Eigenschaften. Also Wahrnehmung zum Beispiel ergibt sich aus Geist plus Verstand. Ich hatte, glaube ich, 2 auf Verstand und 8 auf Geist und hatte damit einen Wert von 10 auf Wahrnehmung. Ganz automatisch berechnet. Es gibt natürlich auch Gegenstände, die verschiedene Boni geben. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch auf Talente sozusagen welche gab, mit denen du besser schleichen kannst. Habe ich jetzt so nicht gesehen, aber auch nicht drauf geachtet. Aber die dann irgendwelche Dinge noch verändern, also Modifikatoren bringen, das gibt's auch. Sollte nur gesagt werden, der Vollständigkeit halber. Also bei mir gab es noch keine magischen Gegenstände. Doch, ich glaube, es gab einen Bogen plus Ja, eins. genau. Das war alles, was gefunden wurde. Ja, dann ist man im Grunde mit der Charaktererschaffung schon fast fertig. Also man verteilt 18 Punkte auf die Attribute, auf die Hauptattribute, und die müssen von 2 bis 10 sein. Und die Eigenschaftswerte ergeben sich dann aus der Hälfte. Die kann man dann auch verteilen darunter. Das Ganze erinnert also an Anno und Amis. Da war es genauso. Da gab es also ein Hauptattribut, und die Unterattribute setzen sich dann aus dem Wert des Hauptattributes zusammen. Also, das ist da schon sehr ähnlich. Aber wie gesagt, es ist wirklich ziemlich geschickt. Also, das ist schon recht modern. Und modern ist dabei auch dann das Kampfsystem. Genau, das Interessante ist, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, wie das funktioniert. Man muss eben mit der 20 unter den Wert würfeln. Das kennt man beispielsweise auch aus DSA. Das Entscheidende ist, dass im Kampf eine Rolle spielt, wie man unter den Wert würfelt. Also es macht einen Unterschied, ob man wenn man an einem Wert von 12 eine 2 würfelt oder eine 12 eben. Weil das den entsprechenden Erfolg charakterisiert. Also beim Angriffswurf eine 12 zu würfeln, bedeutet grundsätzlich, man würde im optimalsten Fall 12 Schaden machen. Bei einer 2 wären es eben 2 Schaden. Genau, wobei eine 1 dann ein kritischer Erfolg ist, also den Maximalschaden hat, und eine 20 eben ein kritischer Misserfolg wäre. So, während der Angreifer seinen Angriff würfelt, würfelt der Spielleiter als Monster seinen Abwehrwurf. Und auch dieser Abwehrwurf, wenn er jetzt beispielsweise bei 8 liegt und ich würfle eine 3 und wir bleiben bei diesem 12 Angriff, dann ziehe ich von diesen 12 Schaden, die erreicht wurden von Spielerseite her, meinen Erfolg, die 3 ab. Und damit kriege ich 9 Schadenspunkte abgezogen. Und so entsprechend flink läuft das Kampfsystem ab. Also in der Realität dauerte eine Kampfrunde nicht mal eine Minute, würde ich sagen, oder? Nee, auch die Kämpfe gingen relativ schnell. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob wir bei diesem letzten Kampf, da hatten wir mehrere Zombies und eben einen Hauptgegner, aber ich glaube, selbst da sind wir maximal knapp an über 10 gekommen, oder? 10 Kampfrunden. Ja. Also das ging sehr schnell, weil eben es einen Unterschied macht, wie stark man etwas verhindert. Also wenn man pariert mit einem, also verteidigt mit einem Wert von 2, ist es eben nur minimal besser, als wenn man es gar nicht geschafft hätte. Man kann gerade mal 2 Punkte aufhalten. Und Ja. man mag ja mit seinen 6 auf Abwehr, hat es da natürlich schon etwas schwieriger, weil selbst im optimalen Fall kann er maximal 6 Punkte vom Schaden des Gegners aufhalten. Wenn wir jetzt schon mal Magier sind, können wir uns natürlich auch noch mal kurz dem Magiesystem widmen, was auch noch ja ganz interessant ist, denn es gibt zwei Arten von Zaubern. Einmal das sogenannte Zaubern, damit zaubert man beispielsweise Licht. Man würfelt und man muss einfach unter den Wert für Zaubern kommen, also eine gelungene Probe auf Zaubern bewirkt, dass es eben Licht gibt. das ist das normale Zaubern. Also die ganzen Dinge, die man so nebenbei macht. Das andere sind die Zielzauber. Das sind dann die Angriffe, die man dann zum Beispiel macht. Und die laufen genauso ab wie der Angriff mit einem Schwert. Und interessant ist dabei eben, dass man so oft zaubern kann, wie man will. Genau, es gibt in dem System, zumindest im Grundlagensystem, keine Ressource dafür. Also bei D&D gibt es ja, man darf so und so viel Zauber des Rangs X pro Tag sprechen, und bei DSA die Astralenergie zum Beispiel, das gibt es da gar nicht. Es gibt eine Cooldown-Zeit, Regenerationszeit, wie lange man warten muss, bis man den Zauber wieder sprechen darf. Und bei meiner Flammenlanze gestern war es eben einer von eins, das heißt, ich konnte jede Runde diesen Zauber sprechen oder versuchen, ihn zu sprechen, ohne mir da weitere Gedanken drüber zu machen. Es gibt eine Erweiterung, das Zauberwerk, da kommt so ein Mana-System dazu. Und wenn ich es richtig sehe, auch verpflichtend. Und aber ich würde mal sagen, selbst da kann man immer noch gucken, ob wie man es dann genau damit handhabt, ob man mit Mana-Punkten dann arbeitet oder nicht. Muss man dann vielleicht mal ausprobieren. Wahrscheinlich gibt es da auch irgendwelche Diskussionen zu. Gestern haben wir es jedenfalls in der einfachen Variante gemacht. Und das ist so natürlich dann auch schön einfach zu handhaben. Ja, das auf jeden Fall. Und wie gesagt, dieses Ressourcenmanagement entfällt dabei, was bei D&D eben so charakteristisch war, wo dann der Magier auf der ersten Stufe seine zwei oder drei magischen Geschosse oder seine Magierrüstung und sein magisches Geschoss wirken konnte und dann den Rest des Tages mit der Armbrust angreift. Was es vielleicht so als Mini-Einschränkung gibt, damit man nicht irgendwann durch die Gegend geht und eine Sache nach der anderen macht, ist, dass man im Kampf nur einen oder man zu einem Zeitpunkt eigentlich nur einen aktiv haben kann, also auf den man sich konzentriert hat. Das müsste man im Kampf, wenn man es im Kampf wechseln will, ändern. Wir haben es gestern dann natürlich relativ einfach gehandhabt. Was so die Zwischenzeit zwischen den Kämpfen anging, dann habe ich eben den Zauber gewirkt, was weiß ich, eine Tür geöffnet, dann habe ich mich kurz konzentriert. Also man merkt, die Magie ist da nicht wirklich als Erschwernis, wird da nicht wirklich als Erschwernis gesehen, sondern relativ einfach gehandhabt. Ja, also das ist im Grunde auch diese ganze Skillrichtung von Old School. Es geht also wirklich darum, die Regeldichte gering zu halten. Also das ist da der interessante Faktor. Ja, ich glaube, das ist das System. Also wir haben das System soweit jetzt vorgestellt. Wir haben es gestern in den Vergessenen Reichen gespielt. Also ich habe mein Silver Marches Buch rausgekramt, eines der besten Dreier Kampagnenbücher, finde ich immer noch. Und wir haben dann in der Gegend von Silbrigmond gespielt. Und ja, ich finde, das Ganze kann man aber auch, und das hatte ich zuerst überlegt, es in einem völlig anderen Setting spielen. Denn mit dem Feuerwerk-Regelband gibt es auch Hinweise und Ratschläge und auch Regeln für Schusswaffennutzung. Und ich hatte zuerst an so ein Zombie-Szenario dabei gedacht, bei dem man durch eine ja von Zombie verseuchte Kleinstadt läuft. Aber dann dachte ich mir doch, machen Sie etwas klassischer im Also Bereich Fantasy. ich glaube, da sehe ich auch kein größeres Problem drin, das in eine andere Zeit zu verlagern oder in einen anderen Hintergrund. Wo ich vorhin auch dann schon so einen Anspruch angemeldet hatte, ich glaube, es ist eben ein Slayer-Rollenspiel. Also es geht auch darum zu kämpfen und schnell zu kämpfen. Ich glaube, es wäre auch vergeudet, bei einem so schnellen Kampfsystem Kämpfe dann auszulassen, nur weil man irgendwie was anderes damit spielen will. Ich glaube, man kann es. Ich würde jetzt aus meiner Meinung einfach heraus sagen, es ist eben kampforientiert, was ich eben nicht, ich will es nicht kritisieren damit, aber gerade darum sollte man es dann auch vielleicht eher darauf fokussieren. Ja, aber es ist nicht so, dass man es nicht für ein Detektivszenario oder sowas verwenden kann. Also das klappt schon. Es gibt da durchaus sämtliche Fertigkeiten, die man braucht, kann man sich aus den Attributen und den Eigenschaften zusammenstückeln. Und das klappt. Also ich kann mir auch sehr gut so ein Pulp-Szenario damit vorstellen, wo man ja eben à la Indiana Jones Schätze auf auf dem ganzen Globus vorstellen kann ich es mir schon. Also, das klappt mit Sicherheit auch. Also wie gesagt, wenn dann auch ein schöner Kampf bei ist. Irgendwie den ganzen Abend mich an diesen Werten langhangeln. Also ich finde, das System lebt gerade von diesen schnellen Kämpfen, davon, dass du sehr schnell sehr viel Gegner niedermetzeln kannst oder niedergemetzelt wirst. Also eben dieser Charakter von Diablo hat mich da bei dem Spiel am ehesten überzeugt und macht dann auch unglaublich Spaß, weil du total schnell auch vorankommst. Fand ich auch. Hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Also unbedingt mal anschauen. Wie gesagt, es ist umsonst und es schadet nicht, mal auch mal was anderes zu testen. Gerade wenn vielleicht einer der Spieler keine Zeit hat und man trotzdem etwas spielen möchte. Denn die Vorbereitungszeit dafür ist wirklich, ja, also in einer halben Stunde hat man, denke ich, alles erklärt. Ich glaube auch. Also alles erklärt und die Charaktere auch gleichzeitig erstellt. Und, genau. Das Spiel gestartet. So ungefähr. Und als es gibt jede Menge Dungeons, habe ich ja am Anfang schon gesagt, schon vorbereitet auf dem Server. Also wenn irgendwie nachmittags ein Spieler sagt, dass er nicht kommen kann und man hat sich so auf den Abend gefreut, alles vorbereitet und so, dann spricht nichts dagegen, sich das noch eben runterzuladen und das Abenteuer kurz durchzulesen und dann mit einer Runde Dungeon Slayers den Abend zu verbringen. Und es ist auch nicht so, dass man die Charaktere dann irgendwie wegschmeißen kann, denn die Charaktere steigen natürlich auch noch auf. Also es gibt auch ein Stufensystem im Ganzen, in dem System. Und die Charaktere werden dann auch besser, sie steigern ihre Eigenschaften bzw. ihre Attribute und sie bekommen auch Talente. Ja. Aber ich denke, damit haben wir dann auch alles zu unserer Dungeon Slayers Runde gesagt, oder? Ja, ich glaube schon. Also ich werde es, glaube ich, bei uns auch mal anbieten. Dann aber natürlich mit der World of Slaycraft. Finde ich ziemlich witzig. Ja, da kann man dann eben das Online-MMORPG dann eben am Spieltisch nacherleben. Am Spieltisch nachspielen, ja. Ganz, ganz großartig. Ja, soweit zu Dungeon Slayers. Beim nächsten Mal ist natürlich auch wieder der Matthias dabei. Hoffe ich zumindest. Und ich hoffe, dass wir uns dann auch mal über Terminator 4 unterhalten können, was ja doch einige Kommentare produziert hat bei unserem Crossover mit Ausgespielt. Ich kannte den Film nicht. Ich habe ihn aber mir als Hausaufgabe aufgeschrieben, um ihn zu gucken. Patrick, wie sieht's da bei dir aus? Hast du ihn schon gesehen? Nee, aber ich werde es mir dann jetzt auch vornehmen, damit wir da dann auch Feedback geben können. Und ich glaube, der Matthias hat den sogar schon gesehen. Aber ich bin nicht ganz sicher. Ja, dann nochmal danke an die zahlreichen Kommentare und Ergänzungen zu unserer Episode über die Spotlights. Ich muss sagen, ich bin immer ziemlich froh, wenn noch ein paar Hinweise kommen auf Dinge, die wir vergessen haben in der Episode oder die vielleicht missverständlich waren oder die vielleicht auch einfach falsch sind, denn auch wir sind ja keine Experten hier, im Gegenteil, wir sind eher absolute Laien. Und da bin ich immer ganz froh, wenn noch ein paar Ergänzungen zu den Folgen dann kommen. Und auch zu der Spotlight-Folge waren noch wirklich ein paar sehr interessante Ergänzungen dabei. Gibt es sonst noch irgendwas Neues bei iTunes vielleicht oder so? Ja, da gibt's so neu ist es leider nicht. Ich hatte einige Zeit Probleme mit iTunes, online zu kommen, ist auch egal. Auf jeden Fall, schon im Dezember letzten Jahres hat das O uns dort mit 5 Sternen rezensiert und über die 3 Rollenspielphilosophen geschrieben, die über die Philosophie des Rollenspiels philosophieren. Ich lese es jetzt nicht komplett vor, vielen Dank jedenfalls auch für dieses Feedback auf diesem Weg. Da freuen wir uns natürlich auch immer drüber. Ja, vielen Dank. Gut, ich denke, dann sind wir soweit fertig und wenn alles gut geht, hören wir uns im Februar wieder. Und ich hoffe dann auch in vollständiger Besetzung. Ja, das hoffen wir alle. Ich das hoffen wir alle. Du hast so viel Galactica gesehen, eindeutig. Ja. Ja, das hoffen wir alle. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Tschüss.